Seine Erzählung von der Sigma als dem Immobilienunternehmen, das dank des unternehmerischen Genies seines Gründers besser sei als alle anderen, passt perfekt zu seiner Klientel. Einer seiner frühen Fans, der Unternehmer Thorsten Töller, zählt mit dem Wissen von heute noch einmal die Stärken Benkos auf, mit denen er blenden konnte. Ich habe die Tatkraft und das strategische Verständnis eines jungen, vermeintlichen Ausnahmeunternehmers leider zu lange überschätzt und die Geschichte hinter der Geschichte, die René Benko immer so eloquent erzählt hat, nicht erkannt. Wobei, nicht alles läuft gut für ihn in diesen Jahren. 2013 verurteilt ihn das Oberlandesgericht Wien in zweiter Instanz zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr. Ein Urteil, das der oberste Gerichtshof ein Jahr später bestätigt. Benko wollte nach Ansicht des Gerichtes einen Signa-Steuerfall in Italien schnell und zu seinem Gunsten beenden. Er hatte dazu einem ehemaligen kroatischen Premier 150.000 Euro versprochen, auf dass der auf den italienischen Premier Silvio Berlusconi einwirke. Die Wiener Richterin spricht von einem Musterfall für Korruption. Benko hielt dem zwar immer entgegen, dass nie Geld geflossen sei. Und seinen Investoren erzählt er, der gesamte Prozess sei politisch inszeniert, was die nur zu gerne glauben wollen, und sie lassen ihn so weiter mit ihrem Geld arbeiten. Die Unternehmer haben großes Verständnis, Ärger mit der Steuer hat schließlich fast jeder mal. Offensichtlich gilt den Geldgebern derlei als lässliche Sünde. Benko selbst reagiert konsequenter. Er zieht sich aus allen operativen Funktionen als Geschäftsführer und auch als Aufsichtsrat bei der Signa zurück und wechselt in den Beirat. Damit bringt er sich für etwaige künftige Vergehen der Signa aus der Schusslinie. Und er macht es Banken leichter, der Signa weiter Kredite zu geben, wenn ihre Regeln Vorbestrafte ausschließen. Auch ohne Amt allerdings wird Benko in den kommenden Jahren viele Entscheidungen von Gewicht fällen. Viele Signa-Insider sehen ihn als den faktischen Geschäftsführer, was Benko nach der Insolvenz abstreiten wird. Auch die meisten aktiven Politiker stören sich nicht an der Verurteilung. Das zeigt sich Jahr für Jahr bei Benkos begehrten Einladungen zum Törgelen im November, einem Südtiroler Brauch, den der findige Unternehmer nach Wien ins pompöse Palais Harrach importierte, seine Unternehmenszentrale. Dort trifft man sich zum Verkosten des jungen Weins unter hohen Decken, trinkt und isst und lässt sich bereitwillig fotografieren, sodass die Bedeutung des Hausherrn auch in österreichischen Medien sichtbar wird. Der damalige Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP ist ebenso bei der Verkostung des neuen Weins zugegen wie der zeitweilige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der später europaweit mit seinem Ibiza-Video Aufsehen erregen sollte. Benko denkt immer ans Geschäft und das parteiübergreifend. Die frühere FPÖ-Vize Susanne Ries-Passer dient Benko als Aufsichtsrätin. Sie hatte sich als Gehilfin von FPÖ-Boss Jörg Haider den Spitznamen Königskobra verdient, weil sie Haiders Konkurrenten wegbiss. Benkos wichtigster Mann jedoch ist von den Sozialdemokraten. Alfred Gusenbauer, ein kräftig gebauter Kunst- und Weinkenner, der sich nach seiner Zeit als SPÖ-Parteivorsitzender und Kurzzeitkanzler dem Geldverdienen widmet. Er darf sich Aufsichtsratschef bei der Signa Prime nennen und sollte im Laufe der kommenden Jahre zweistellige Millionenbeträge für sogenannte Beratungsleistungen kassieren. Gusenbauer hat zweifelsfrei einen großen Wert für Benko. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass ihm gelegentlich ein ganz besonderer Rotwein aus dem Weinkeller kredenzt wird. Während die anderen Manager, Aufsichts- und Beiräte am Tisch einen guten Italiener trinken, hat Gusenbauer eine Flasche feinsten Bordeaux vor sich, erinnert sich Berger an einen gemeinsamen Abend hoch über dem Gardasee. Aber Benko zahlt nicht nur in Naturalien. So stellt Gusenbauer Rechnungen aus für die Beratung von Galeria Karstadt Kaufhof, als das Unternehmen mal wieder insolvent geht. Er ist so weit entfernt von seinem Beratungsgegenstand, dass er den Namen der Firma und den des deutschen staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, bei dem er sich um Geld bemüht haben will, mehrfach falsch schreibt, wie seine Rechnungen zeigen. Allerdings gelang es ihm wohl, einen guten Kontakt zu den mitregierenden Sozialdemokraten herzustellen, sodass am Ende der deutsche Steuerzahler mit 680 Millionen Euro für Galeria einspringt. Allein im Zeitraum von Anfang 2020 bis März 2022 stellte die Projektgesellschaft des Ex-Kanzlers der Signa Holding mehr als 7 Millionen Euro in Rechnung. Seinen Signa-Investor Haselsteiner darf Benko natürlich auch beim Törgelen begrüßen. Inzwischen hat sich Benko, der gebürtige Innsbrucker, in Wien richtiggehend breit gemacht –